vor unvordenklichen Zeiten, lebte in einem unwirtlichen Land im hohen Norden, ein hochgewachsenes Volk schöner Menschen, die in jahrtausendelanger Bemühung eine unvorstellbar hohe Kultur schufen. Später kamen die dunklen Menschen aus dem Süden, bedrängten diese Menschen, vernichteten ihre eigene Kultur, eroberten sie schließlich, vermischten sich mit ihnen und zwangen ihnen ihre fremdartige und sehr artfremde Religion auf. Wenn das ohne den Titel Ihnen hier so gesagt worden wäre, würden Sie sofort behaupten, der redet von uns Deutschen. Stimmt aber nicht. Ich rede vom alten Iran. Wir sind im Grunde genommen hier unter dem Schlagwort bitte nicht erschrecken der multikulturellen Gesellschaft, nachdem wir so viel Fremdartiges hören, auch mal etwas zu hören von Verwandten, die uns ähnlich sind und doch ähnlich waren. Sie sind nicht mehr so ähnlich, wie sie es am Anfang gewesen sind und doch fremdartig in gewisser Beziehung, aber doch vertraut, wie das bei Verwandten üblich ist. Ich habe hier einige Tonbeispiele dabei. Da bitte ich Sie während der ganzen Sache um Ihre musikalische Güte. Ich bin kein Musiker. Ich habe mir das in einer Collage zusammengestellt. Ein Teil ist von meiner kleinen Tochter, einer noch in Anfang stehenden Stehgeigerin gemacht worden, das andere allerdings von einer Musikpädagogin. Die Melodien, die vorgespielt werden, sind mindestens 2000 Jahre alt, aber wenn man Glück hat, auch 8 oder 10.000, genau lässt sich das nicht sagen. Wenn Sie natürlich in irgendeine Landesbibliothek gehen, wird man Ihnen was anderes erzählen. Vieles von dem, was hier gesagt wird, ist genauso umstritten und angegriffen, wie unser Wissen ist, wenn wir anfangen, die Schlagworte zu erwähnen, Hermann Wurth, Uralinda-Chronik, ich brauche ihn nicht weiter zu erwähnen, das ist auch wissenschaftlich umstritten. Nehmen Sie bitte das hier, was ich Ihnen nenne, als das intuitiv Wahrscheinlichste an. Ich beginne zunächst einmal mit einem alten iranischen Liebeslied, das zum Einklang vielleicht einmal in dieses Milieu einstimmt. Bitte schön. Thank you. Die Vorgeschichte muss ich ganz kurz erwähnen. Und zwar jetzt nach dem Geschichtsverständnis, wie ich es mir erarbeitet habe. Die ersten Einwanderer in das Land Iran aus dem Norden dürften etwa 12.000 Jahre vor Zeitrechnung eingewandert sein. Das ist in viel grauerer Vorzeit, als die Wissenschaft bereit ist anzuerkennen. Wenn es auch nicht die fantastischen Zeiträume einnimmt, die unser Freund Otto Hantl für die Externsteine in Anspruch nimmt. Der hängt ja an diese Zahlen noch eine Null dran. Als die Iraner in dieses unwirtliche Land eingewandert waren, hatten sie am Anfang eine Lebensweise, die sich von ihren Verwandten im hohen Norden relativ wenig unterschied. Sie waren ein einfach lebendes Bauernvolk, das in viele Volksstämme zerfiel. Hier möchte ich gleich darauf hinweisen, wie fehlerhaft das ist, wenn wir immer von den Persern reden. Das ist genauso, wie wenn die Franzosen von einem Allemand reden, weil sie sagen, sie kennen nur die Alemannen und die anderen, die Türken, reden von Franken und so weiter. Das gesamte Iran zerfiel in eine Reihe von Volksstämmen, die alle miteinander verwandt waren und die jetzt eben in der westlichen Terminologie als Perser zusammengefasst werden. Das spielt durchaus eine Rolle, wenn wir nämlich an den Lebenslauf des Religionsgründers gekommen sind. Besonders auffällig ist ein Zug bei den alten Iranern, der auch dazu beigetragen hat, dass man sie heute totschweigt. Sie waren in der heutigen Terminologie, also schrecklich zu sagen, Rassisten. Sie lebten dauernd in Abneigung, sich mit den Mongolenstämmen der Steppe zu vermischen, hatten auch gewisse Tendenzen zu Inzucht oder Inzest, wie wir das ja auch aus der Siegfriedsage kennen, der ja aus einer Geschwisterehe stammte. Die Mythen über ihre Entstehungen waren ziemlich ähnlich. Das würde allerdings ein eigenes Thema bilden. Wenn wir unseren Urriesen Ymir aus der alten germanischen Edda nehmen und das dann vergleichen mit dem Urstier Gajomart bei den alten Iranern, dann kommt eine ganz ähnliche Lehre raus, die durchaus durch die Wanderungsverschiebungen erklärbar ist. Als die dort eingewandert waren und jahrhundertelang dort lebten, waren sie nach kurzer Zeit eingerahmt von fremden Völkern. Sie sind in einem Stoß von Nordwesten gekommen und kaum waren sie drin, schlossen sich oben in der Tiefebene des turanischen Gebietes wieder die mongolischen Stämme im Norden um sie. Im Süden waren sie eingerahmt von den semitischen Wüstenstämmen. Aufgrund der Vorgänge, die heute Thema meines Vortrages ist, gelang es ihnen, nicht nur eine sehr hohe Kulturstufe zu erringen, sondern auch die umliegenden Gebiete, wie soll ich sagen, zu dominieren. Regelmäßig Auswandererströme nach allen Richtungen loszulassen. Und irgendwann kam der Moment, wo sich bei ihnen das Bewusstsein verfestigte, sie seien die Urquelle aller Arier. Man findet im Iran Überlieferungen, die wahrscheinlich falsch sind, die behaupten, ursprünglich seien alle Arier aus ihrem Gebiet gekommen und die westlichsten Wanderer, das seien eben wir. Dass es umgekehrt war, wissen wir besser, aber das wollen wir ihnen verzeihen. Nach ihrem geschichtlichen Selbstverständnis konnten sie nichts anderes annehmen. Sie sind in ihrer hohen Kultur durch die mohammedanische Eroberung herabgesunken. Sie waren in ihrer Geschichte weniger geschlagen als wir germanischen Völker und mehr geschlagen. Sie waren weniger geschlagen, weil es ihnen vergönnt war, eine jahrtausendelange, die Wissenschaft anerkennt nur eine jahrhundertelange, Hochblüte zu erleben. Sie waren auch insoweit weniger geschlagen, als ihre Überlieferung nicht voll vernichtet werden konnte, weil vor dem Abbruch der Überlieferung schon eine reiche Schriftkultur existierte, die in Sicherheit gebracht werden konnte. aber sie waren natürlich mehr geschlagen als wir, weil sie die fremde Religion von fremden Eroberern bekamen, währenddessen bei uns das Aufzwingen der christlichen Religion durch die psychisch etwas entarteten eigenen Volksgenossen erfolgte. Das ist ja allgemein bekannt, die Tragödie, die bei uns vorlag. Wir wissen deshalb auch nicht, wie lange die Schriftkultur zurückgeht. Allerdings ist das Avestanische, also diese Sprache, in der dieses heilige Buch der Iraner, die Avesta, geschrieben ist, ist nach dem Sprachforscher Guido von List neben dem Sanskrit und dem Altdeutschen eine der drei Sprachen, die der Ursprache am nächsten gestanden hat. Bevor ich jetzt zur Person Zarathustras komme, werde ich Ihnen das nächste Stück bringen. Sie bin noch nicht, bitte. Es wird so sein. Sie werden im Laufe meines Vortrages bemerken, dass viele Überlieferungsgüter, die man bei uns der, sagen wir mal, der mosaischen Religion zuschreibt oder auch dem Katholizismus, Rückwanderer sind aus dem Iran. Sie sind zum Teil entstellt worden, aber das Original kam nicht aus dem tiefen Süden, sondern das Original kam aus dem Südosten. Das, was ich jetzt bringe, ist in etwa, dass die alte iranische Priesterschaft und die Kirche kannte genauso Liturgie und kannte auch Sakramente, wie es die katholische, mit Einschränkung auch die protestantische Kirche kennt. Wenn wir das Sakrament nehmen, das der Einführung des Abendmahls Pate gestanden hat, die Umwandlungszeremonie, dann gehört die nächstfolgende Musik dazu. Melodien klingen natürlich viel deutscher, als es beabsichtigt ist. Die Instrumentation und die dreifache Wiederholung aller Melodien war natürlich nicht ursprünglich. Nur die Melodie selbst entspricht der ursprünglichen Absicht. Wer war jetzt dieser Zarathustra? Um es einmal vorauszuschicken, ich persönlich, sonst würde ich diesen Vortrag hier nicht halten, halte ihn für die größte Persönlichkeit und das größte Universalgenie, das auf diesem Planeten in den bekannten geschichtlichen Zeiten gelebt hat. Man muss dabei berücksichtigen, auf welcher Basis er gearbeitet hat. Er hat gewissermaßen eine Kultur aus dem Nichts geschaffen. Überliefert ist vieles nur sagenhaft. Aber im Unterschied zu Jesus von Nazareth wissen wir gewiss, dass er historisch gelebt hat. Bei dem wissen wir es nicht, aber bei ihm wissen wir es. Wir wissen nicht, in welchem Zeitpunkt er geboren ist. Ihnen alle ist der Name bekannt aus Nietzsches Zarathustra. Nietzsche hat mit seinem typischen psychologischen Feingefühl sofort erkannt, welche bedeutende Persönlichkeit das gewesen ist, obwohl der von ihm geschriebene Zarathustra mit dem historischen Zarathustra nur lose Berührungspunkte hat. Wer Zarathustra war und wie er herrührte, das ist schon bei der Namensgebung unklar. Wenn Sie in wissenschaftlicher Literatur nachschauen, dann lesen Sie normalerweise, dass Zarathustra oder Zoroastra, die griechische Form, aus Goldstern hieße, nach dem Zaratus, altiranisch Gold, und das Stra hat man von Tistra übernommen. Tistra war das Symbol für den Stern Sirius, den wir Sirius nennen. Diese Überlieferung dürfte vermutlich falsch sein. Nach einer anderen Überlieferung, die allerdings nicht anerkannt ist, hieß der Zarathustra, dessen Name nicht Zarathustra war, genauso wenig wie der Name von Buddha Buddha war, sondern Gautama Siddhartha, der hieß nämlich mit richtigem Namen Spitama, der Zarathustra, stammt das her von dem alten Urwort Zar, was wir noch bei Cäsar oder Zar übrig finden, Fürst, und Adusht heißt auf Altiranisch der Friede. Und daraufhin kam das Wort zustande, der Friedefürst. Und das war ein Titel, der ihm verliehen wurde als Prophet und Religionsstifter. Und in der Avesta lesen wir Worte, die mir bei Richard Wagner auch sehr bekannt vorkommen. Alle Wesen in der Natur freuen sich über die Geburt des Erlösers. Steht im Avesta drin. Sie werden einige Sachen finden, die Sie ganz stark an die christliche Religion erinnert. Bloß das ist das Original und die anderen sind die Imitatoren. Das ist das Interessante daran. Und manchmal hilft es einem sehr viel weiter, wenn man von einem Imitat bis zum Ursprung durchgedrungen ist. Über den Geburtszeit Zarathustras gibt es auch Streit. Nach dem Vorverständnis der amtlichen Wissenschaft, ich bin Jurist und weiß, wie sehr das Vorverständnis maßgeblich ist. Wenn man ein falsches Vorverständnis hat, dann kann man manche wissenschaftlichen Zusammenhänge einfach nicht erkennen. Und das Vorverständnis unserer abendländischen Wissenschaftler sieht so aus, nichts darf älter sein als Juda. Wenn wir aber in der Antike nachschauen, sowohl, ja nur das ist nichts Böses, das ist so, die sehen das so. Wenn wir schauen bei dem römischen Forscher Plinius oder auch bei Aristoteles, dann legt er Zarathustra 6000 Jahre vor seine Zeit. Während die amtliche Wissenschaft Zarathustra nur 400 bis 600 Jahre vor Zeitrechnung zu erkennen will. Was war die Realität? Die iranische Geschichte dehnt sich viel weiter aus, als amtlich anerkannt ist. Die haben nämlich Königslisten und diese Königslisten sind sauber durchgezählt. Und die sind auch nicht irgendwie fantastisch wie andere orientalische Königslisten, sondern ein anständiger König hat halt bei guter Gesundheit seine 80, 90 Jahre gelebt und wenn es Krieg gegeben hat, ist er eben schon mit 30 oder 40 gefallen. Die sind also sehr glaubwürdig. Und wenn man diese Königslisten aneinanderreiht, das ist übrigens ein Parallelproblem bei den alten ägyptischen Königslisten, die im Plato-Bericht über Atlantis mal eine Rolle spielen, die auch genau das bestätigen, was der Herodot darüber gesagt hat. Wenn man die zusammenrechnet, dann kommt man am Anfang zur Geburtszeit Zarathustras und dann kommt man etwa auf einen Zeitpunkt, der etwas weniger als 7000 Jahre vor Zeitrechnung liegt. Dafür spricht auch, dass in der wissenschaftlich angenommenen Zeit, trotz der ziemlich genauen Historie der Iraner, kein Zeitpunkt und kein Geburt eines Religionsstifters vermerkt ist. Die Realität dürfte Folgendes gewesen sein. Wir haben ganz am Anfang einen Zarathustra gehabt, aus dem Geschlecht des Spitama, deswegen hat er den Namen Spitama bekommen. Als dann seine Lehre auf dem Höchstkulturstand der iranischen Kultur zu verwässern begann, traten neue Friedefürsten auf, andere Zarathustras. Das heißt, der Name Zarathustra hatte sich zu einem Titel verändert. Wir haben ja im Abendland in der keltischen Kultur das Gleiche. Merlin war ja auch nicht ein bestimmter Zauberer, sondern es gab viele Merlin. Und der Merlin, der als der geschichtliche Merlin bekannt ist, der hatte den richtigen Namen Taliesin und hat halt aus den anderen herausgeragt. Etwas Ähnliches haben wir hier in dieser Geschichte. Der Geburtsort, lesen Sie auch in wissenschaftlichen Büchern, sei in Teheran oder in Ekbatana gewesen. Das stimmt nicht. Das war der historische zarathustrische Erneuerer, der sogenannte Zarathustra Sorata. Der ist Perser gewesen und der stammte auch aus der Gegend von Teheran. Und der hat seine Lehre, seine Erneuerungslehre, auch verbreitet in dem Gebiet und hat unmittelbar nachher im Anschluss dran zu der Großmacht des Achämenidenreiches geführt. Der ursprüngliche Zarathustra, der Spitama, stammte aus dem Osten Irans. Der alte Iran umfasste auch den größten Teil des heutigen Gebietes von Afghanistan und das westliche Pakistan, soweit es in den Gebirgsgegenden liegt, und endete erst im Bereich von Kaschmir, kam also aus der Gegend von etwa Kabul oder Herat und wurde dort geboren. Bevor ich jetzt auf sein Leben komme, das dritte Lied. Das dritte Lied ist besonders bei Naturzeremonien, aber auch bei rituellen Mahlzeiten gespielt worden. Allerdings nicht so als Lied, sondern als Gesang meistens. Sein Leben gibt zweierlei. Eine Legende, die ist sehr spannend. Die Legende erzählt nämlich, dass ein Mann namens Purusha eine Frau gehabt hätte, die hätte Dukdova geheißen, die sei aber noch Jungfrau gewesen. Dann wäre sie von dem Geist Gottes überschattet worden und dann hätte sie ein Knäblein geboren. Dieses Kläblein, da sei eine Prophezeiung gekommen, das hätte geheißen, das würde ein Sonnenheld werden. Als die Geburt des Knaben stattgefunden hat, bitte, alles persische Überlieferung der Persen in Indien, also hat nichts mit Christentum zu tun, ich rede vom Original, darüber wollen wir uns klar sein. Als dieses Kind geboren war, hätten Sterndeuter erkannt, was für ein bedeutendes Kind das sei und hätten alle Kinder, der König hätte dann alle Kinder umbringen lassen wollen, die zu diesem Zeitpunkt geboren worden sind. Er ist dann trotzdem dem entkommen, wurde gerettet, wuchs auf, hätte die Kraft von 12 Männern gehabt, ja, das sprach dem iranischen Begriff eines Sonnenhelden, wenn die einen Religionsstifter haben, dann musste das auch so ein Typ sein wie unser Siegfried in etwa. Und am Schluss hätte es Streitigkeiten gegeben, er sei erst gekreuzigt worden, dann hätte er diese Kreuzigung überlebt und dann sei er in die Löwengrube geworfen worden und daran sei er gestorben. Das ist die Legende. Dass es eine Legende ist, kann man daran erkennen, dass das Wort Purusha ein altes Wort für Geist ist und das Name der Mutter Dukdova war der Name für das Wort für Seele, für Duk. Das heißt, er war das Kind von Geist und Seele. Die wirkliche Lebensgeschichte ist viel realistischer, ist aber auch fantastischer gewesen. Das Gebiet im Iran war nach der Einwanderungszeit ziemlich verwahrlost. Durch die Angriffe von allen Seiten haben die eingeborenen weißen Stämme angefangen, das Hirtenleben und Jägerleben der umliegenden nomadisierenden Völker anzunehmen. Die Bevölkerungsziffer ist stark zurückgegangen. Das Bewusstsein der Einheit zwischen den verschiedenen der iranischen Völkern war zerbrochen. Und im Grunde genommen lag alles ziemlich im Argen. Der Vater von Zarathustra stammte aus altem priesterlichen Geschlecht. Es war ein älteres Ehepaar, wo also nichts Übernatürliches war. Die hatten aber längst schon die Hoffnung auf Nachwuchs aufgegeben. Am Schluss stellte sich dann doch noch der Sohn ein und das war der erwähnte Zarathustra. Er ist aufgewachsen ohne irgendwelche Verfolgungen, das ging normal, und entwickelte sich intellektuell in unseren abendländischen Worten zu einem Universalgenie. Und als er dann merkte, dass er den anderen Menschen viel zu geben hatte, hat er versucht, wie das alle solche Leute tun, mit werbenden Worten Einfluss zu erlangen. Und ist 10 Jahre durchs ganze Land gegangen, hat gepredigt, nach den Erzählungen auch mit beträchtlichem rhetorischem Engagement und Fähigkeiten, völlig erfolglos. In der Verzweiflung ist er dann, wie er selber später berichtet hat, ins innere Gebet gegangen und hat sich selbst befragt. Und dann hat er gesagt, wenn es meinem Volke dreckig geht, er hat es etwas poetischer ausgedrückt, dann kann ich nicht mit Reden helfen, sondern dann kann ich nur mit der praktischen Tat helfen. Und der Legende danach hat er sich als Pflanzenzüchter betätigt. Die Legende erzählt, dass er sowohl den Weizen gezüchtet habe, als auch den Pfirsich, die Artischocke, also all diese Fruchtarten, die man normalerweise in dieses vorderasiatische Gebirgsgebiet hineinlegt. Und nachdem er diese Züchtungsversuche erbracht hatte, gelang es ihm über die Praxis, einen unglaublichen Erfolg zu erzielen. Er konnte den König von Baktrien, also der Provinz dort, überzeugen von seiner Anschauung. Der Hof, die Priesterschaft und der Adel mussten folgen. Und als Baktrien aufblühte, sind die anderen Teilstämme Irans diesem Brauch ebenfalls gefolgt. Soweit die Legende erzählt, war schon, als er gestorben ist, der negative Trend des Aufgebens des Bauernlebens beseitigt. Und in ganz Iran breitete sich wieder ein gut funktionierender Bauernstamm aus. Er hat dann, und das unterscheidet ihn von allen anderen Religionsstiftern, die haben ja alle nur geredet, ob Jesus oder ob Buddha, die verließen sich auf die Kraft des Wortes. Die Legende berichtet, Zarathustra schrieb 21 Bände. Von diesen 21. Bänden, diesem Avesta, gab es zur Zeit der Eroberung des Iran durch Alexander des Großen 2 authentische Exemplare. Es gab auch nicht authentische Überlieferungen, die später gerettet worden sind. Das eine Exemplar ließ Kaiser Alexander vernichten und das andere wurde in der Bibliothek von Alexandria aufbewahrt. Und dort ist es später verbrannt worden. Als dann später die Moslems Iran eroberten, haben sie unter dem bekannten Schlagwort, entweder decken sich die Schriften mit dem Propheten, dann sind sie überflüssig neben dem Koran, oder sie decken sich nicht damit, dann gehören sie verbrannt, weil es Ketzerei ist. Alles vernichtet. Es ging aber nicht alles zu vernichten, weil ein Teil der Überlieferungsträger sich nach Indien retten konnten. Und Sie haben ja gehört, die Parsen, die dort leben, sind zwar durch starke Vermischung, selbst mit den heutigen Iranern, nicht mehr richtig verwandt. Aber die religiöse und kulturelle Tradition haben sie nach besten Kräften bewahrt. In diesen 21 Bänden, die er dort geschrieben hat, hat er nicht etwa, so wie wir es vom Mosaismus kennen, nur irgendwelche religiösen Theorien ausgebreitet, das auch, sondern er hat auch eine ausgearbeitete Philosophielehre gebracht. Er hat Anweisungen gegeben, wie Kranke zu behandeln sind. Es ist gesagt worden, wie die Architektur zu geartet sein müsse, damit es ein gesundes und kräftiges Volk gibt. Er hat Anweisungen gegeben über den politischen Aufbau. Er hat insbesondere für die Landwirtschaft Einzelanweisungen gegeben, sogar wie man Tiere züchten muss, steht in Einzelheiten drin. Der hat gewissermaßen, ich habe kein deutsches Wort dafür, ich kann nur das lateinische Wort sagen, eine Summa einer Kultur geschaffen, die erst zu schaffen war. Sie müssen sich vorstellen, das war zu einem Zeitpunkt, er konnte nicht auf andere zurückgreifen. Es wäre so etwas, wie wenn wir hier einen Kant, einen Goethe und dann noch einen Luther Burbank und noch einen Montesquieu und noch so ein paar Persönlichkeiten zusammengefasst in einer Person, die so etwas aus dem Nichts schafft. Sein Leben ging auch normal zu Ende. Die Nordstämme, die Turanier, die mongolische Volksstämme waren, sind im Iran eingefallen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch kein iranisches Volk. Das einzige Teilfürstentum war dieses Baktrische, das geordnet war. Und die standen einer fünffachen Übermacht gegenüber. Während die Soldaten und Krieger alle ausgerückt sind, stand Zarathustra im 77. Lebensjahr am Feueraltar und wurde von den feindlichen Kriegern erschlagen. Also ein völlig normales Ende. Es ist da gar nichts Mythisches und Traumhaftes drin. Der Krieg wurde übrigens gewonnen, der Iran wurde befreit und als Folge davon ist Turanien von den, ja, unsere Verwandten oder Vorfahren konnten auch richtig sein. Die haben also das Problem auf lange Zeit beseitigt. Also Turanien wurde dann so verwüstet, dass man in den nächsten 2.000 bis 3.000 Jahren mit diesem Gebiet keine Probleme mehr hatte. Der Zarathustrismus als solcher wird heutzutage weitgehend totgeschwiegen, obwohl die Fakten eigentlich gar nicht so geheim sind. Man kann die Linien, die in unsere heutigen Religionen hineinreichen, durchaus verfolgen. Wenn ich hier im Kreis unserer Freunde mich unterhalte, da haben wir so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein germanisch-gotisches Gedankengut, das ist eindeutig. Und dann gibt es auch ein typisch christlich-jüdisches Gedankengut, das ist auch eindeutig. Und dann gibt es eine Grauzone von bestimmten Aussagen über metaphysische Sachverhalte und Ähnliches. Das tut jeder nach Belieben auf die eine Seite oder die andere Seite schieben. Ich möchte hier schon dafür plädieren, wenn erwiesen ist, dass das eine Erkenntnis hat, eine Erkenntnis ist, die ein Verwandter von uns, ich nenne ihn so, im Süden ausgebrütet hat in seiner Genialität, dann spricht einiges dafür, dass es nicht aus dem Ungeist des Jordanwassers getränkt worden ist. Also es gab in der Zeit, wo man noch offen reden konnte, ich rede da aus der Kaiserzeit, das war die relativ sehr offene Zeit in der geistigen Diskussion, wenn man den Überlieferungen trauen darf und den Erzählungen der Leute, die sich an diese Zeit noch erinnern konnten, haben einige Fachwissenschaftler höchstes Lob über den Zarathustrismus gebracht und einer hat kulminiert in der Behauptung, der Zarathustrismus ist die Religion hinter allen Religionen. Mohammed hat offen eingeräumt, dass er davon abgeschrieben hat. Welche Rolle der Zarathustrismus beim Christentum gespielt hat, da werde ich noch dazu kommen. Und was wir heute als Hinduismus kennen, ist vermutlich ein Zarathustrismus auf Umwegen in indische Form umgeformt. Denn unsere Wissenschaftler, die immer Wert drauf legen, nach ihrem Vorverständnis den Ariern nicht zuzutrauen, haben natürlich das, was sie nicht vermeiden konnten, nach Indien verlegt. Und dann haben sie behauptet, das wäre das originale Wissen gewesen. Also nach meiner Überzeugung, ich weiche in diesem Punkt auch von Rudolf Steiner ab, bin ich der Meinung, dass die iranische Kultur die ältere war und die indische die unmittelbar nachfolgende. Aber den Streit kann man hier nicht vertiefen. Jetzt möchte ich als Viertes eine Meditation bringen, die bei, sagen wir mal, heute würde man sagen, bei Yoga-Übungen benutzt wurde als melodischer Begleitklang. Jetzt kommen wir mal zu dem, was den Zarathustrismus auszeichnet. Jetzt wird es auch etwas brisant, denn dann kommen wir auch ein bisschen in das gotische Weltbild rein und dann sehen wir auch, welche verschiedenen Entwicklungslinien auch in einem neuheidnischen Bewusstsein angelegt sind. Dass die eine Linie des Unitarischen ist eine ganz andere Linie als die Linie, die von einem Kampf zwischen Licht und Dunkel ausgeht. Es ist natürlich klar, dass die letztere Linie auf Zarathustra zurückzuführen ist. Seine größte Erfindung, also Erfindung ist nicht der richtige Ausdruck, aber seine größte Entdeckung ist die religiöse Aussage, die dann später von allen anderen Kirchen bekämpft worden ist, die in der Nachfolge waren. Dass es metaphysisch ein lichtes und ein dunkles Prinzip gäbe, die für sich jeweils von Uranfang existent waren und wo es die Aufgabe des Menschen ist, sich für das lichte Prinzip zu entscheiden. Das heißt, der Gott, den Zarathustra anbetete, der kannte keine, der Begriff der Allmacht passt nicht dazu. Der war zwar allwissend, aber er war begrenzt durch die Kraft der dunklen Macht, die auf der Gegenseite steht. Sie finden diese Erkenntnisse in der Folge dann, diejenigen, die etwas von Anthroposophie sich auskennen, mit den Begriffen dort Ahriman, das stammt als Formulierung für das Böse, ebenfalls aus der altiranischen Sage. Nach zarathustrischer Überlieferung sah die Schöpfungsmythologie folgendermaßen aus. Am Anfang gab es nur einen unergründlichen Wurzelgrund. Das ist das, was der Taoismus als das Ureine bezeichnete. Und jetzt gehe ich etwas in die etwas kindlich klingende Terminologie der alten Zeiten ein. Als der Urgeist vor dem Problem stand, Gott zu erschaffen, hätte er erst zuerst Zweifel gehegt. Und deshalb entstand zuerst in unserer Terminologie der Satan oder der Ahriman. Das ist Zarathustrismus. Erst danach wurde als Zweitgeborener der gute Geist, trat ins Leben. Das ist nicht zeitlich zu verstehen, sondern als ein Urgeschehen in Urzeit. Von da an hätten vor Beginn der Zeitlichkeit, könnte man nicht fragen, von Ewigkeiten her ein Reich des Lichtes und ein Reich der Finsternis bestanden. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt hätte das Reich der Finsternis das Reich des Lichtes angegriffen. Das Reich des Lichtes hätte sich als stärker erwiesen, worauf das Reich der Finsternis begonnen hat mit einer materiellen Schöpfung. Und dadurch das Reich des Lichtes ebenfalls gezwungen hätte zu einer materiellen Schöpfung. Und damit sei ein Uhrwerk angelaufen. Uhrwerk passt nicht ganz, es wird vom freien Willen regiert, aber sagen wir mal ein Geschehen, ein kosmischer Kampf, der durch die ganzen Milliarden Jahre der Schöpfung tobt, wo Licht gegen Finsternis kämpft. Wodurch unterscheidet sich jetzt der Zarathustrismus von der nietzschischen Sichtweise zwischen Gut und Böse und auch der heute früh gehörten? Zarathustra sagt, die Finsternis ist zwar aus eigener Macht, mit eigener Schöpfungsvollkommenheit begabt, existiert auch von Ewigkeit her, ist aber selbst nicht ewig und vergänglich. Das Ende des kosmischen Kampfes würde sein, dass es die Finsternis nicht mehr geben würde. Allerdings erst am Ende aller Zeiten, also in unglaublich weit Zukunft, weit in der Zukunft liegender Zeit. Das hat sich durch alle christlichen Bewegungen durchgezogen. Auch die Katharer, die auf dem Mont Ségur gestorben sind, die hatten genau dieses Weltbild. Das ging auch bis jetzt weitgehend in die Gegenwart hinein. Ich habe gesehen, wenn ich das Buch lese vom Herrn Handel über die Externsteine, der geht nach der gleichen Basis aus. Und wenn ich an die Bücher von dem Herrn Landig rankomme, Götzen gegen Thule und diese Bücher, der hat auch diese Vorstellung und geht auch von dieser Vorstellung aus. Ich deute das bloß an. Wir haben in den ich habe keine andere Formulierung dafür, in den neuheidnischen Richtungen zwei Entwicklungslinien. Die eine geht auf diesen Zarathustra zurück, die hat auch keine Schwierigkeit, ein wiederholtes Erdenleben und ein persönliches Überleben des Todes anzunehmen. Die hat auch nicht die große Furcht, die selbstständige Existenz einer immateriellen Welt anzuerkennen, also eines Gottes, der nicht nur in der Welt ist. Und die andere Richtung, das ist die etwas, wie soll ich sagen, die monistische Richtung, die Gott nur in der Natur anerkennt und der Persönlichkeit, der Einzelpersönlichkeit kein individuelles Überleben als Persönlichkeit zuerkennt. Die hat hier mit dem Zarathustrismus weniger zu tun, da diesen Weg konnte Zarathustra nicht folgen. Das Weitere, was Zarathustra geschaffen hat, die Geschichtlichkeit der sogenannten Buchreligion geht auf ihn zurück. Das heißt, sowohl bei den Juden als auch bei den Moslems als auch bei den Christen gibt es einen Anfang, so eine Art von Schöpfung, von Heilsgeschehen und am Ende ein Ende der Zeiten mit Gericht. Da ist viel verfälscht worden, aber das Original war zarathustrisch. Es hat es im Mosaismus nicht gegeben. Alles das, was wir heute oft bei den jüdischen Religionen als originell empfinden, taucht erst nach der babylonischen Gefangenschaft auf und ist mitgebracht worden aus der Erziehung im Zweistromtal, wo sich die Priester des Perser Achämenidenherrschers Cyrus liebevoll bemüht haben, diesem etwas barbarischen Volk Kultur und Sitte beizubringen. Zum Beispiel hier diese Sache mit dem Heilsgeschehen. Nach zarathustrischer Überlieferung vollzieht sich die Entwicklung in einem Zyklus von 4 mal 3000 Jahren. Diese 3000 Jahre sind mythisch zu verstehen und nicht als reale Zahlen. In dem ersten Zyklus, in dem also die ersten 3000 Jahre, da haben wir das goldene Zeitalter, in dem ist alles in Ordnung. Im dritten Zeitalter haben wir das sogenannte, wie es die Inder nennen, Kali Yuga, das finstere Zeitalter, wo es so aussieht, wie wenn die Finsternis gewinnen würde. Und die vierten 3000 Jahre sind dann die Wiederherstellung der alten Ordnung. Das heißt, das, was wir im Christentum als das sogenannte tausendjährige Reich lesen, das ist bloß geklautes Gedankengut. Es geht aber noch weiter. Der Begriff des Saushiant, das ist also das iranische Wort, wenn man es wörtlich übersetzt, was wir im Deutschen für Heiland haben. Das ging nachher mit Esra nach Palästina. Wurde dann in Messias umgenannt und seitdem haben die eine Messias-Hoffnung. Ist aber urarisches Gedankengut. Denn nach der Überlieferung, die Zarathustra gebracht hat, werden alle 2000 Jahre irgendein Weltenlehrer geschickt, so haben es die alten Iraner bezeichnet, der die Ordnung in der Welt wiederherzustellen hat. Und einige der Weltenlehrer sind bekannt und andere sind nicht bekannt, weil sie im Dunkel der Vergangenheit verschwunden sind. Also ich komme nachher noch dazu, der Vorgänger von Zarathustra dürfte gewesen sein, auch im weiteren Ost-Iran, also im Gebiet rüberziehend über Kaschmir zum Hindukusch, die Göttin Anahita, die überliefert wird, die im Grunde genommen eine Priesterfürstin war und einen historischen Einfluss ausgeübt hat und die auch mit Modell gestanden hat für die Figur der Iduna bei den alten Germanen. Dann kam der Zarathustra. Die beiden weiteren Figuren sind bloß aus der indischen Sage überliefert, waren aber keine Inder, sondern weil dort die Tradition besser erhalten war. Sie kennen die Namen Krishna und Rama. Und der nächste dann, das, ja, da kommen wir dann dazu, das ist der, von dem wir heute früh gehört haben, dass Nietzsche gesagt hat, alles das, was die Kirchen tun, ist genau das, was, wogegen Jesus sein ganzes Leben gekämpft hat. Was sich da verfälscht hat, wollen wir später noch darauf eingehen. Also auch der Heilandsbegriff ist geklaut. Außerdem hatte Zarathustra eine Lehre. Es gäbe 12 geweihte Stämme der weißen Rasse. Und diese 12 geweihten Stämme müssten zusammenfinden, damit der große Vogel am Himmel, damit war die weiße Rasse gemeint, mit einem östlichen und westlichen Flügel wieder zusammenfinden würde. Auch das haben irgendwelche andere übernommen. Zarathustra hatte auch, und das wird oft verfälscht, auch, ich habe es auch in einem anthroposophischen Buch gesehen, da hat der Mann über Zarathustra nur geschrieben, ja, Zarathustra hat den Ackerbau bejaht und war gegen die Viehzucht. Das täuscht, darum ging es gar nicht. Er war gegen die Völker, die dort Vieh züchteten. Er hatte seine Iraner bejaht und hatte immer beschworen, ihr dürft bloß keine Heiraten schließen mit den Mongolen da oben im Norden, sonst verliert ihr euer reines Blut. Das Wort vom reinen Blut kommt aus dem Zarathustrismus. Hier haben wir auch eine weitere Entwicklungslinie, die sehr interessant ist. Wenn wir in unseren heutigen Zeiten uns fragen, warum in der katholischen Kirche noch, es geht jetzt langsam weg, auf die Reinheit so ein Wert gelegt wird, ich meine jetzt auf die sexuelle Reinheit. Das ist zarathustrisches Gedankengut. Zarathustra legte Wert auf sexuelle Reinheit, auf gutes Denken, Reden und Tun, also auch auf die charakterliche und seelische Reinheit. Der legte allerdings auch Wert auf die Nahrungsreinheit, der verbot seinen Völkern Fleischgenuss. Und er hat gesagt, auch auf die blutsmäßige Reinheit, ihr dürft euch nicht vermischen. Und dieses Wort, dieses nur die reinen Herzen sind, werden Gott schauen, ist im Grunde genommen ein rein zarathustrisches Wort. Denn Zarathustra hat nach den apokryphen Überlieferungen behauptet, dass die Menschen der weißen Rasse sich außer den äußeren Erscheinungen noch in einem anderen Merkmal von den anderen Rassen unterscheiden würden. Sie würden ein besonderes Nervengeflecht entwickelt haben, das die Verbindung mit dem inneren Innengott, wie es die alten Mystiker nennen, ermöglichten. Deswegen sei nur bei relativ rein weißen Völkern eine Religion einrichtbar, die vertrügen nur eine Religion, wo jeder Mensch unmittelbar zu Gott ist. Die Vorstellung der Mittlerschaft, das heißt, dass es irgendeine Priesterschaft gäbe, die das Heil vermitteln könnte, und das käme von dritter Seite und nicht von eigener Tat, steht völlig im Widerspruch dazu und sei, so die zarathustrischen Priester, immer ein Beweis dafür, dass sich dieses Volk das Blut anderer Völker aufgenommen hat, die mit den Weißen nichts zu tun hat. Zarathustra hat auch noch etwas anderes behauptet nach der parsischen Überlieferung. Der sagte, wenn sich Völker, die weiße Völker sind, vermischt haben mit anderen Völkern, und sie haben dann eine hinreichende seelische und körperliche und geistige Entwicklung hoch genug, dann würden sie eine Selbstreinigungskraft besitzen. Das heißt, entgegen den Wahrscheinlichkeitsgesetzen der Mendelschen Gesetze würden zwei solche Elternteile auf ihre Kinder nur das weiße Erbgut übertragen. Oder andersrum formuliert, die weiße Rasse besäße die Fähigkeit, unter geeigneten Bedingungen, ohne jede Züchtungsmaßnahme, nur durch persönliche Höherentwicklung, Fremdblutanteile auszuscheiden. Das gehört auch noch zu den Vorstellungen bei Zarathustra. Dann, Zarathustra kannte durchaus die Gedanken von Karma und wiederholten Erdenleben, hat die aber ganz stark unter den Teppich gekehrt. Denn sein Bemühen war es, seinen Iranern eine Tatreligion einzupflanzen. Das heißt, den Glauben setzte er ganz niedrig. Er hat gesagt, nur die Tat entscheidet. Jeder Mensch kann sich nur die durch freien Willen geschaffene Tat, kann der Mensch sich befreien. Was er glaubt, was er meint und was er erzählt, ist dabei völlig gleichgültig. Das muss auch in Betracht gezogen werden. Zarathustra war auch, was in unseren Kreisen oft angegriffen wird, weil Nietzsche wegen der geschichtlichen Verwicklungen, ja wegen gegen Moralismus eine Vorbehalte hat. Zarathustra war Moralist. Es stammt nicht von ihm, aber es könnte von ihm stammen, das Wort, du sollst, also kannst du. Nur war er, hatte er ein durchaus optimistisches Weltbild. Er hat gesagt, wer sich bemüht, kann dem Laster entkommen, er kann Tugenden üben und wird dadurch immer gottähnlicher. Das heißt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich von den Lasten zu befreien. Von ihm sind noch einige andere Sachen drin gewesen, die heute untergegangen sind. So legte er in dem ziemlich kargen und wüstenhaften Iran deutlichen Wert auf die Kunst des Ackerbaus. In den folgenden Jahrtausenden blühte der Iran auf, obwohl er in dem Wüstenklima, das für die Bauern nicht sehr günstige Arbeitsmethoden gab. Das erkannte man auch daran, dass in der Zeit der Hochblüte des Iran erst riesige Wanderströme nach Osten und nach Westen, auch nach Süden gezogen sind. Und zum Beispiel die Kurden sind nichts anderes als vermischte spätere iranische Auswanderer. Und das erkennt man auch daran, dass in der Zeit des Achämenidenreiches auch eine hinreichende Bevölkerungszahl vorhanden war, dass also das Land seine Leute ernährte. Man hätte gar nicht den Heerbann aufstellen können, die persischen Großkönige hatten, wenn nicht das Land durch den Ackerbau relativ dicht besiedelt hätte sein können. Aus dem Zarathustrismus stammt auch die Lehre von der Wiederauferstehung, die im Christentum so schrecklich falsch verstanden worden ist. Zarathustra hat nämlich Folgendes gesagt, wenn das goldene Zeitalter wiederkehrt, ich sage es jetzt in meinen Worten, nicht in seinen Worten, die sind ja auch immer ziemlich ungenau überliefert, dann wird allen denen, die in den vorhergehenden dunklen Zeiten Leid und Not erlitten haben, Genugtuung gewährt werden. Sie werden also in einen Zustand versetzt werden der Wiederherstellung. Es wird ihnen wieder das zukommen, was ihnen von den Mächten der Finsternis genommen worden ist. Und nur das hat er mit der Auferstehung oder Wiederherstellung gemeint. Man entdeckt nirgendwo, dass dann zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn in den Wolken eine Gestalt erscheint, die Atome von allen Enden der Erde zusammenkommen werden und die halb verwesten Leichname wieder zusammensetzen. Wobei ja dafür die Christen das Problem ungeklärt ist, wenn in einem bestimmten Molekül oder Atom verschiedene Leichname einen Anspruch darauf erheben. Also das finden Sie bei ihm überhaupt nicht. Sie finden vom Zarathustrismus auch die Vorstellung vom Lebensbaum. Das deckt sich mit der Weltesche Yggdrasil in der Edda. Und der Baum des Lebens im Talmud ist davon, naja, sagen wir mal, entlehnt. Kann man auch wiederum nennen. Hinsichtlich der Sache mit Wiedergeburt und Reinkarnation hatte er auch einen ganz originellen Weg vorgeschlagen. Zarathustra hat angedeutet in seinem avestanischen Gedankengut, dass der Mensch, um persönlich sich zu entfalten, drei Möglichkeiten hätte zu gehen. Den üblichen Weg der Erfahrung, den Weg einer magischen Indoktrination, wie es die christliche Kirche bei der Taufe beim Abendmahl macht und noch mehr die Freimaurer bei ihren Einweihungszeremonien, wo also die Seelenkörper des Menschen operiert werden. Und dann der Weg der persönlichen Entwicklung, wie es die Chinesen nennen, das Geheimnis der goldenen Blüte. Was wir jetzt nur aus dem indischen Kreis kennen, Zarathustra sagte, es ist möglich, mit bestimmten Techniken zu Lebzeiten aus einem normalen Menschen von hinreichender Entwicklungshöhe einen Übermenschen daraus zu schaffen. Das ist das, was er meinte, die zweite oder mystische Wiedergeburt. Dadurch wurden die Menschen vom Kreislauf der Geburten befreit und würden gewissermaßen das sein, was wir sagen, ein vollkommener Mensch. Das ist sehr interessant, weil derartige Vorgänge mit Sicherheit immer mitgespielt haben, wenn irgendein Weltenlehrer geboren worden ist. Denn jeder Weltenlehrer, der gekommen ist, beruhte, in diesem Kreis darf ich sagen, aus einem sorgfältigen Züchtungsprogramm, das allerdings nicht so ablief wie die Züchtungsprogramme in der Tierwelt. Das ist einer der Hauptfehler in den germanischgläubigen Richten, dass sie glauben, das ging wie bei Hunden und Katzen, dass man da also bestimmte Merkmale nach der statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung verbreitet. Er war der Meinung, und dieses ist im indischen Gedankengut noch erhalten, dass ein Mensch, der diesen Zustand erreicht, den er gemeint hat, nachher Kinder zeugen würde, wenn es der andere Ehepartner ebenfalls ist, die also nur noch mit dem Übermenschen vergleichbar seien. Wenn in der Geschichte solche Vorgänge vorgekommen sind, hat man diese Völker immer barbarisch ausgerottet. Nach der Überlieferung hat es am Mont Ségur 205 Perfekti gegeben, die alle liquidiert worden sind von der katholischen Kirche. Und hier das Tibet, das jetzt so namenlos leidet, hat nach der tibetanischen Überlieferung, trotz aller hohen religiösen Kultur, auch nur, um es mal in dieser Terminologie des Mittelalters wiederzugeben, 98 Perfekti hervorgebracht. Aber davor haben die Leute Angst. Davor haben die Leute, bestimmte Leute Angst. Ich habe bei einer Tagung einer evangelischen Akademie einen Hochgrad Eingeweihten bin ich begegnet. Er hat es nicht eingeräumt, aber ich habe es ihm rausgekriegt. Ich habe sehr vorsichtig geredet. Und dann hat er zu mir gesagt, es ist alles relativ. Aber wenn in einem Land der Erde ein Menschenschlag zu entstehen droht, der sich nicht deckt mit dem, was auf Erden üblich ist, das ist ein absoluter Kriegsgrund. Und dann habe ich gefragt, ja warum? Und dann wurde er verlegen, hat er gesagt, dass er sich zu weit vorgetastet hat. So, das wollte ich Ihnen jetzt mal andeuten. Es ging dann auch noch weiter. Zum Beispiel einer der Punkte, den wir hier in neuheidnischen Kreisen oft als Sorge empfunden wird. Es könnte doch so sein, dass sich die Leute zu viel mit dem Jenseits beschäftigen. Ja, das ist aber für die weißen Menschen typisch. Für unsere Vorfahren war das auch typisch. Dort vorne war der Kreuzweg, da stand der böse Händler, der wo er nicht hat sterben können, der jetzt so halb im Jenseits noch auf der Kiste sitzt und so weiter. Das ist normal in unseren Kreisen. Eine Vorstellung, dass man es ein persönliches Überleben des Todes gibt, war zum Beispiel bei den Völkern des Südens, der üblichen Art, die jetzt handelt, überhaupt nicht vorhanden. Das wurde durch unsere Richtung hineingetragen. Und deswegen ist auch die Warnung im Alten Testament vor den Hexen und Zauberern, wo dann immer unsere modernen Protestantischen so eine Angst haben, das ist die Warnung vor dem Gedankengut der Leute, für die diesseits und jenseits nicht streng getrennt sind, sondern die schwellenmäßige Übergänge haben, weil sie permanent im geistigen Leben und deshalb es nicht nötig haben, das Geistige um seiner selbst willen zu suchen. Diese Transzendenzvorstellungen sind hineingebracht. Es ist bei Zarathustra auch noch etwas weiteres da drin. Und da werde ich hier auch etwas anecken. Er hat eine andere Definition des Bösen als das Christentum. Für das Christentum ist das Böse identisch mit Stolz, Auflehnung und Ungehorsam. Das sind Eigenschaften, die in dem zarathustrischen Weltbild völlig unbeachtlich ist. Er hat gesagt, das Böse oder Finstere ist identisch mit Gewalt und Zerstörung. Das heißt mit anderen Worten, diese etwas große Vorliebe in unserem Volke für den Waffengang ist nicht, nach zarathustrischer Ansicht, nicht auf die Kräfte des Lichtes zurückzuführen. Bitte, das hat gar nichts zu tun mit dem, was heute oft im Gespräch ist. Das hat auch nichts mit Verunglimpfung von Leuten zu tun, die sich geopfert haben. Nur sagt der Zarathustrismus, jede Tat, die gewalttätig ausgeübt wird, führt zu einer Rückschlagtat. Es gibt ein esoterisches, das heißt also nicht, dass sich einer nicht opfern kann. Er kann sein eigenes Leben hingeben im Sinne eines Heldentodes. Wenn er aber selber zur aktiven Tötung von anderen schreitet, dann nimmt er diese Folge in sich hinein und tut seine zukünftige Niederlage in fernerer Zukunft programmieren. Es gibt ein apokryphes Gespräch zwischen Zarathustra und Ahriman, wo der Ahriman, damals noch genannt Angromainius, Ahriman ist dann das Spätiranische, also es unterscheidet sich wie Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch, wo der Angromainius zu Zarathustra sagt, bekämpfe dich doch, mich doch mit aller Macht und Gewalt, die dir zur Verfügung steht. Worauf Zarathustra sagte, das werde ich nicht tun. Denn wenn ich das tue, dann siegst du. Denn das sind deine Mittel. Und wenn ich deine Mittel anwende, dann muss ich unterliegen. Wenn Zarathustra in einer Gesellschaft lebte, die nicht ohne das Notwehrrecht auskam, darüber sind wir uns klar bei diesen Völkern, dann war das immer eine Notlösung in einer gefallenen Welt. Und wenn er ein Symbol darstellte, dann hat er dargestellt, das goldene Friedensreich des iranischen Königs Jima, das angeblich 999 Jahre gedauert haben soll. Erkennt er auch wieder, gell? Da haben wir ja auch an anderer Stelle gelesen. Vermutlich ist das ebenfalls abgeschrieben worden. Der Zarathustrismus hatte allerdings auch viele Aussagen zur Astronomie. Es war zu damaligen Zeit nicht nur das Ptolemäische, sondern sogar das kopernikanische Weltbild bekannt. Das ist also nicht erst später entdeckt worden. Sie hören immer, wo kommt das Schachspiel her? Da heißt immer, das hat ein indischer Weiser entdeckt. Nach der persischen Überlieferung ist es die Erfindung Zarathustras gewesen. Und es drückt in seinen Technik genau das aus, die weißen Felder gegen die schwarzen Felder. Kampf von Licht gegen das Dunkel. Gut, also soweit sind wir an dieser Stelle. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurzen Hinweis geben. In der Folgezeit, in den folgenden 3 oder 4.000 Jahren oder 6.000, je nachdem nach Zarathustra, blühte der Iran unglaublich auf. auch wenn das heute weitgehend ausgelöscht ist. Wir wissen ja auch, welchen Zustand unsere Vorfahren hatten. Wenn man hört, dass in Stonehenge das nur baubar war, weil 600 bis 700 Jahre Frieden herrschte, weil es eine ununterbrochene Himmelsbeobachtung von 700 Jahren und wissenschaftlicher Kontinuität erfolgte. Ja, das täten wir nicht schaffen. Schon im 30-jährigen Krieg war das unterbrochen. Und genauso war das im damaligen Iran. Die haben in der Folgezeit Forschungsstätten geschaffen, die sich mit allen Themen befassten. Mit Heilkunde, mit Astronomie und Astrologie, das war damals für die das Gleiche, auch mit Ackerbau, mit allen praktischen Fragen, auch mit späteren Zeit, mit Wehrtechnik, das war einer der Gründe, warum die Meder nachher dem Assyrischen Reich relativ mühelos den Garaus gemacht haben. Man hatte im alten Iran auch parapsychologische Forschungsstätten. Die wurden systematisch eingerichtet. So weit sind wir erst heute wieder, dass es in jeder Großstadt Leute gibt, die die Grenzen zwischen diesseits und jenseits verschwimmend machen. Und zwar nicht durch spirituelle Gaben, sondern fast durch psychologische Techniken. Und diese Kulturblüte hat natürlich ausgestrahlt. Alle haben bei denen gelernt. Und nachdem man abgeschrieben hat, hat man versucht, die Quelle zu vernichten, um die Abschreiberei nachher als das Original ausgeben zu können. Ich möchte jetzt noch etwas bringen, das ist vermutlich die älteste Melodie. Die dürfte, wenn die Überlieferung stimmt, so ungefähr 12.000 bis 13.000 Jahre alt sein, weil sie noch aus die vorzarathustrische Religion zurückgeht. Das ist diese Anbetung dieser Göttin Anahita. Bitte, dass Sie es nicht falsch verstehen. Nicht die Göttin Anahita wird angebetet. So primitiv waren die Iraner nicht. Die wussten, dass es nur eine Weltengottheit gab. Sondern die, die man später die Göttin Anahita nannte, betet den ewigen Geist an. Diese ganzen Götter, wo man immer verdächtigt, das sei böses Heidentum, die waren für diese unsere Urvorfahren, ob nun unsere eigenen waren oder unsere Verwandten, nur so etwas Ähnliches wie in der katholischen Kirche, die Erzengel. Darüber wollen wir uns im Klaren sein, deswegen ist das ganze Geschwätz von bösem Heidentum, auf Schwäbisch gesagt, das hätte Geschwätz. Darf ich bitten? Und jetzt kommt das Nachspiel, das vielleicht von Ihnen auch nicht ohne Widerspruch hingenommen wird. Nachdem wieder einmal die Zeit reif war, ich stütze mich dabei auf Forschungen eines russischen Brüderpaares um die Jahrhundertwende in Jerusalem, das von einer Schweizerin, der Frau Berli Frey, im Buch zusammengefasst worden ist, über die näheren Lebensdaten von Jesus. Nehmen Sie es bitte so hin, Sie können sich dabei denken, was Sie wollen. Als die Zeit wieder mal reif geworden ist, stand das Problem im Raum, wo soll wieder ein Weltenlehrer geboren werden, der die Ordnung wiederherstellt. Im Hohen Rat in Jerusalem befand sich ein Mann, der ein naturalisierter Meder war. Die Juden waren sehr intolerant, Zuwanderer, selbst Leute mit großem Reichtum und viel Vermögen, mussten jüdische Namen annehmen, mussten sich beschneiden lassen und adoptieren lassen. Dieser Mann, ein Elie von Karmel, war der Vermutung nach ein direkter Nachkomme des Gründers des Medischen Reiches, des Kaisers Dejoges. Und rein medischer Abgrund, vielleicht hatte er etwas griechisches Blut in Adern. Gleichzeitig war er im verborgenen Leben vermutlich einer der größten Geistesriesen seiner Zeit. Daraufhin suchte er für die Zeugung eines neuen Weltenlehrers, wir wollen es deutlich sagen, ein Mädchen, das das entsprechende Niveau hatte. Die im oberen Zweistromtal lebte eine parthische Fürstenfamilie. Ein jüngerer Sohn von dieser Fürstenfamilie, etwas leicht von religiöser Schwärmerei besessen, ist mit Frau und Tochter nach Palästina gezogen. Das war auch der Grund, warum das ganze Geschehen in Palästina stattfand. Wegen der stark religiös durchtränkten Atmosphäre hat sich gewissermaßen dort alles konzentriert in dieser Zeit. Das lief eben auf diese Gegend hinaus. Auch manche Gegenden haben geomantisch was zu sagen. Das wissen wir auch. Wenn wir bloß das mit den Externstein oder andere solche Gedenkstätten sehen. Diese auswandernde Familie war, obwohl schwer reich und fürstlicher Herkunft, auch gezwungen, den Brauch mitzumachen, jüdische Namen zu übernehmen und sich adoptieren zu lassen. Daraufhin erhielt der Vater einen jüdischen Namen, der bloß einen Adoptivgroßvater hat, der ein echter Jude war, und das Mädchen erhielt den Namen Maria. Und dann zeugte dieser Elie von Karmel mit dieser Maria ein Kind. Und wenn Sie das Grabtuch von Turin sehen, das ist kein Jude, das ist ein griechisches Philosophengesicht, was dort drinnen liegt. Außerdem kann es gar kein Jude gewesen sein, denn der Mann, der dort drinnen war, der war 1,85 Meter groß. Und das ist so ungefähr so, wie wenn heute einer 2,05 Meter ist. Denn die damalige vorderasiatische Bevölkerung, die war nicht 1,70 und nicht 1,60, die war so ungefähr 1,50. Der hat die ganze Bevölkerung überragt. Dann hat dieser Betreffende, der also gewissermaßen aus rein fürstlicher Richtung kam, sich verstanden als zarathustrischen Erneuerer. Und nichts anderes wollte er bringen. Wenn Sie diese vier Evangelien sehen, dann finden Sie die Lehre von dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis. Dann finden Sie da drin die moralische Sicht, dass nichts vom Kopfe fällt, was nicht von oben gezählt ist. Dann finden Sie da drin die Anweisung, die optimistische Anschauung, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dann kennen Sie den Hinweis, noch manches könnte ich euch lehren und ähnliche Sachen. Und wenn Sie dann noch schauen da drinne in einem nicht gefälschten Text wie im Johannesevangelium, wo drinne steht, Gott ist nur Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das heißt, das Licht hat mit dem Bösen nichts zu tun. Dann ist das reiner Zarathustrismus. Alle anderen Zugaben, die später gekommen sind, sind von anderen gekommen, von einem gewissen Herrn Paulus, der also das ganze jüdische Weltbild hineingebracht hat. Und Jesus ist nicht gefallen als ein Kreuzopfer, sondern Jesus ist gewissermaßen, wie soll ich sagen, man könnte sagen, heldentot gestorben, obwohl er nach seinem eigentlichen Auftrag 30 oder 40 Jahre hätte wirken sollen. Und deswegen ist er ja liquidiert worden, denn wenn er 30 bis 40 Jahre gewirkt hätte, hätte man die Lehre nicht mehr fälschen können. Dann wäre das genauso klar und durchgeformt gewesen, wie es der Buddhismus ist, dem ja auch 80 Lebensjahre vergönnt gewesen sind. So. Das war dann gewesen, was war, habe ich Ihnen gesagt, was daraus rausgekommen ist, wissen Sie selbst. Zum Abschluss, ich habe es doch geschafft zeitlich, möchte ich Ihnen jetzt noch das Interessanteste der beiden Melodien bringen. Und zwar die beiden Melodien, die zum obersten Sakrament im Zarathustrismus zur heiligen Feuerzeremonie gespielt wurden. Ich habe mich im jugendlichen Alter von 15 Jahren informiert bei einer Veranstaltung in Stuttgart, wo persische Priester aus Indien anwesend waren, ob die Melodien original sind. Und die sagten, wir verwenden die gleichen, wir haben bloß andere Instrumente. Ich danke Ihnen. Aber bitte nicht klatschen, lieber die Musik hören. One, four.